Wenn's abendglücklich verklommen, versinkt auch hinter dem Berg gleich Sonne, und die Welt wird plötzlich müßlich stille. Durchs Herz sind seine Träume nah. Am Himmel steht es ständig nach, im großen Sternenmeer. Und wenn ich's gseh, spät in der Nacht, dann wär ich gern bei Sternenmeer. Und wenn ich's gseh, spät ich.